Ilse hätte sich vor dem stillen, dunklen Haus nicht fürchten müssen. In der Küche saß Christiane beim Licht einer Kerze am Tisch, trank noch ein letztes Glas Rotwein und noch eines und fragte sich, wie sie den neuen Tag besser zusammenhalten könne als den alten. Nichts hatte geklappt, wie sie es geplant hatte. Natürlich sollte Jörg die Anerkennung finden, die er so lange entbehrt hatte. Aber doch nicht bei Marco. Christiane hat sich immer von der Unterstützerszene ferngehalten und auch deren Kontakt zu Jörg hintertrieben, wo sie nur konnte. Jörg sollte Anerkennung zunächst bei den alten Freunden finden, dann über Vorträge, Interviews, Auftritte in Talkshows und schließlich mit einer Autobiografie in einem renommierten Verlag. Er hatte das Zeug dazu, sie wusste es, und sie wusste auch, dass das Publikum Menschen mag, die durch die Hölle gegangen sind und darüber nachgedacht und daraus gelernt haben. Wenn er sich auf Marco einließ, brachte er sich um die Chance seines Lebens. Und warum interessierte er sich nicht für Margarete, die doch mit ihrer Wärme und Fröhlichkeit genau das war, was er brauchte? Seit sie Margarete vor 9 Jahren kennengelernt hatte, wusste sie, dass sie die Richtige für Jörg war. Margarete hatte im Lauf der Jahre auch viel über Jörg zu hören bekommen und sogar Interesse an einem Besuch im Gefängnis gezeigt. Dennoch hatte Christiane sie nie zum Gefangenen Jörg mitgenommen. Sie wollte sie für den Freien aufsparen. Nun war Jörg frei und konnte es eigentlich losgehen, aber nichts ging los. Und das Nachthemd, es sollte Jörg glücklich machen und hatte ihn stattdessen lächerlich gemacht. Er musste sie dafür hassen. Wie wehrlos wir in schlaflosen Nächten sind. In dummen Gedanken ausgeliefert, die unsere wache Klugheit sofort erledigen würde. Der Hoffnungslosigkeit gegen die Tags, die kleinen Erfolge beim Wäschewaschen, Autoparken oder Freunde trösten helfen. Der Traurigkeit, die wir in der Erschöpfung des Tennisspielens, Laufens oder Gewichthebens Siege abtrotzen. In schlaflosen Nächten schalten wir den Fernsehapparat ein oder greifen nach einem Buch, nur damit uns, ohne dass wir darum schlafen könnten, über den Bildern und Seiten die Augen zufallen und wir wieder das Opfer der dummen Gedanken der Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit werden. Christiane hatte nicht einmal einen Fernsehapparat oder ein Buch. Sie hatte Rotwein, der nicht half. Wie sollte sie den nächsten Tag besser in den Griff kriegen? Sie hatte keine Ahnung. Aber sie musste es schaffen. Wenn sie Jörg nicht besser durch den neuen Tag brachte, wie sollte sie dann hoffen, ihn in ein neues, besseres Leben zu bringen? Ihn, der nie im Leben gewesen war. Im richtigen Leben mit Arbeit und Kollegen und einem festen Ort, sondern immer im Aufbruch. Der immer irgendwo anders sein, irgendwas anderes hatte machen wollen als da, wo er gerade war und das, was er gerade machte. Sie musste ihn leben lehren. Sie hätte ihn früher nicht zu seinen Aufbrüchen ermuntern dürfen. Es hatte sie stolz gemacht, wie kundig ihr kleiner Bruder sich in andere Zeiten und Welten träumte und wie lebendig er davon erzählte. Es hatte sie gerührt, wie edel die Taten waren, die er in seiner Fantasie vollbrachte. Mit Falk von Stauf bei der Rettung der Marienburg, mit T.E. Lawrence bei der Befreiung der Araber, mit Rosa Parks beim Kampf gegen die Rassentrennung. Zeigte das nicht, dass er ein guter Junge war? Dann wandte seine Fantasie sich der Gegenwart und Zukunft zu und wurde aus »Ach, hätte ich doch« ein »Ach, könnte ich doch« und »Ich müsste« auch darin, hatte sie ihn bestätigt, dass er die Schlechtigkeit der Welt nicht hinnahm, dass er für die Gerechtigkeit kämpfen, den Unterdrückern und Ausbeutern die Stirn bieten und den Erniedrigten und Beleidigten helfen wollte. Wie hätte sie ihn darin nicht bestätigen sollen? Aber sie hätte es nicht tun dürfen. Schon gar nicht hätte sie ihn merken lassen dürfen, wie sehr sie danach brannte, ihn als Helden großer Taten zu sehen. Sie wusste, dass Mütter ihre Söhne mit ihren Erwartungen kaputt machen können. Aber sie war nicht Jörgs Mutter. Sie war erst recht nicht eine der Mütter, die kein eigenes Leben haben, für sich nichts erwarten können und alles vom Sohn erwarten müssen. Und lieb hatte sie Jörg sowieso, ob er große Taten vollbrachte oder nicht. Nein, sie konnte Jörg nicht mit ihren Erwartungen beschädigt haben. Oder doch? Oder hatte sie zu viel eigenes Leben gehabt? Hätte sie das Medizinstudium lassen sollen, das sie gerade in den Jahren viel Kraft gekostet hatte, als Jörg in der Pubertät war. Später, als er aus dem Studium driftete, machte sie ihren Facharzt und hatte wieder nur wenig Zeit für ihn. Sie merkte lange nicht, was sich vorbereitete. Als sie es merkte, war es zu spät. Sie schüttelte den Kopf. Schluss mit der Vergangenheit. Wie gebe ich Jörg eine Zukunft? Das beste Angebot, das er hatte, war ein Volontariat in einem Verlag. Ein gut bezahltes Volontariat. Schon das gefiel ihr nicht. Volontariate waren knapp und Volontäre arbeiteten für wenig Geld. Der Verleger wollte nur seine Revolutions- und Terrorismusromantik befriedigen, sich mit Jörg schmücken und sich das auch was kosten lassen, aber er war nicht wirklich an Jörgs Arbeit interessiert. Ob Henna was bei einer Zeitung für Jörg wusste? Karin bei der Kirche? Ulrich in seinen Labors? Wahrscheinlich würde Ulrich eine Stelle für Jörg finden, aber Jörg würde keinen weißen Kittel anziehen und Kronen gießen. Er musste es auch nicht, wenn er bei seinem ersten Auftritt in einer Talkshow seine Karten richtig spielte. Er brauchte einen Coach. Aber würde er sich von einem Coach etwas sagen lassen? Sie hatte vor den nächsten Wochen Angst. Was würde er machen, wenn sie bei der Arbeit war? Sich nicht unter die Menschen und auf die Straße trauen und zu Hause bleiben? Oder welt- und lebensgierig eine Torheit nach der anderen begehen? Sie hatte den Sohn der Nachbarn angestellt, Jörg mit dem Computer und dem Internet vertraut zu machen. Sie hatte in das Gäste- und Jörg-Zimmer die Manuskripte und Bücher gelegt, über denen er vor 30 Jahren an seiner Magisterarbeit saß. Im Gefängnis hatte er daran nicht weiterarbeiten wollen. Vielleicht jetzt, in Freiheit. Aber sie glaubte nicht daran. In ihrer Angst sah sie ihn in einem der glänzenden synthetischen Jogginganzüge durch die Straßen schlurfen, in denen die Arbeitslosen mit Hund und Zigarette und Bierdose in ihrem Viertel unterwegs waren. Planlos, ziellos, mutlos. Sie wusste, dass sie ins Bett gehörte. Wie sollte sie dem neuen Tag besser gerecht werden, wenn sie müde war und eine Karte hatte? Sie stand auf und sah sich um. Neben der Spüle stapelte sich das schmutzige Geschirr. Auf dem Herd standen die verklebten Pfannen und Töpfe. Christiane seufzte, entsetzt über die Größe der Aufgabe und erleichtert, weil sie anders als die Aufgabe Jörg bewältigbar war. Sie zündete weitere Kerzen an, setzte Wasser auf, füllte das Becken zu einem Drittel mit kaltem Wasser, gab Spülmittel hinein, kratzte die letzten Wurstreste und Salatblätter von den Tellern und legte einen um den anderen ins Spülwasser. Als das Wasser kochte, schüttete sie es dazu und setzte Neues auf. Gläser, Teller, Schüsseln, Besteck, dann Töpfe und Pfannen. Es ging ihr leicht von der Hand. Ihr Kopf wurde klarer und ihr Herz ruhiger. Dann spürte sie, dass sie beobachtet wurde, und sah auf. In der Tür lehnte Henna. T-Shirt über den Jeans und die Hände in die Gesäßtaschen gesteckt. »Wie lange schaust du mir schon zu?« Sie beugte sich wieder über die Pfanne, die nicht sauber werden wollte. »Seit zwei Töpfen.« Sie nickte und spülte weiter. Er blieb stehen und sah ihr weiter zu. Sie fragte sich, wie sie unter seinem Blick bestehen mochte. Erkannte er in ihr die Frau wieder, die ihm damals gefallen hatte? Wie erkannte er sie wieder, bewundernd oder bemitleidend oder entsetzt? Wie du bei der Arbeit mit dem abgespreizten kleinen Finger das Haar hinters Ohr schiebst, das hast du damals genauso gemacht. Und wie du dich aus der Hüfte drehst, wo andere einen kleinen Schritt nach links oder nach rechts machen. Und wie du fragst, knapp und ernst und ohne alles werben. Und so, dass ich gleich ein schlechtes Gewissen kriege. Nein, dachte Henna, du hast dich nicht verändert. Und wie ich auf dich reagiere, hat sich auch nicht verändert. Henna sah das Grau in Christianes braunem Haar, die Tränensäcke unter den Augen, die tiefen Falten über der Nasenwurzel und von den Nasenflügeln zu den Mundwinkeln. Er sah die Altersflecken auf den Händen und dass die Sommersprossen stumpf geworden waren. Er sah, dass Christiane nichts für ihre Figur tat, keinen Sport trieb, keine Gymnastik, kein Yoga. Er sah es und es störte ihn nicht. Dass sie ein paar Jahre älter war als er, hatte ihn damals gereizt. dass es ihn damals gereizt hatte, machte sie jetzt ein paar Jahre jünger. Was ist damals eigentlich passiert? Sie unterbrach ihre Arbeit nicht und sah nicht auf. Wovon redest du? Henna mochte nicht glauben, dass das eine ernst gemeinte Frage sein sollte und antwortete nicht. Aber nach einer Weile fragte sie nochmal, wieder ohne ihre Arbeit zu unterbrechen und aufzusehen. Was willst du wissen? Er seufzte, löste sich von der Tür, bückte sich zu den Kästen mit dem Sprudel, nahm eine Flasche und ging. Gute Nacht, Christiane. Sie spülte fertig, putzte den Herd, wischte den Tisch und ließ das Wasser ablaufen. Dann trocknete sie ab, obwohl alles von allein hätte trocknen können. Dann deckte sie den Tisch für das Frühstück. Dann setzte sie sich und schenkte sich noch ein Glas ein. Alles Spülen und Abtrocknen und Vorbereiten half nicht. Sie musste mit Henna reden. Er war als Journalist zu mächtig und für Jörgs Zukunft zu wichtig, als dass sie ihn verprellen durfte. Sie musste auf seine Fragen antworten. Aber was sollte sie ihm sagen? Die Wahrheit? Sie blies die Kerzen aus, ging durch die Halle, die Treppe hinauf und über den Gang zu Hennas Zimmer. Unter der Tür schien Licht hervor. Sie klopfte nicht. Sie öffnete leise die Tür und trat ein. Henna lag im Bett, Kopf und Kissen gegen die Wand gelehnt und las beim Schein der Kerze. Er schaute auf, ruhig und bereit. Ja, seine Ruhe hatte sie damals gemocht und seine Bereitschaft, sich auf sie einzulassen, auf ihre Wünsche, Gedanken, Launen. Die Bereitschaft hatte etwas Luftiges. Sie war offen für alle und jede. Oder befürchtete sie das nur? Sie fand die Bereitschaft und Ruhe in seinem Gesicht, in den aufmerksamen Augen, dem großen Mund mit den schmalen Lippen, dem entschlossenen Kinn. »Du verdirbst dir die Augen«, er ließ das Buch sinken. »Nein, es ist eine der falschen Wahrheiten, die uns als Kindern beigebracht wurden, wie das Öl bei Brandwunden und die Kohle bei Durchfall. Was liest du?« »Einen Roman. Über eine Journalistin und einen Journalisten, ihre Rivalität, ihre Liebe, ihre Trennung.« Er legte das Buch auf den Stuhl neben dem Bett, auf dem die Kerze stand, und lachte. »Die Verfasserin und ich waren einmal zusammen, und ich will wissen, ob sie über mich geschrieben hat, bevor ich darauf angesprochen werde. Hat sie? Ja. Aber bisher wird's außer mir niemand merken.« Christiane zögerte, ehe sie fragte. »Darf ich mich aufs Fußende setzen? Dann kann ich mich an die Wand lehnen.« Henna nickte und winkelte die Beine an. »Bitte.« Dann sah er sie wortlos und aufmerksam an. »Ich habe das nicht nur so gesagt. Ich weiß wirklich nicht, was du wissen willst.« Er sah sie ungläubig an. »Christiane.« Aber sie sah ernsthaft zurück. »Es ist so viel passiert damals.« Er konnte nicht glauben, was sie sagte. Hatte sie den Sommer damals so anders erlebt als er? War es für sie gar nicht der Sommer ihrer Liebe, der es für ihn war? Seit Jörg und er Freunde waren, hatte er für sie geschwärmt. Es gab kein besseres Wort für die schöne, spröde, große Schwester. Sie war immer freundlich zu ihm, aber er spürte, dass sie ihn nicht als Person wahrnahm, sondern nur als den Freund des kleinen Bruders, der ihm gut tat oder schlecht, bis zu dem Sommer, bis sie ihn auf einmal ernst nahm. Er wusste nicht, warum es geschah. Er hatte sie mit dem Auto nach Hause bringen sollen. Aus einer 15-minütigen gemeinsamen Heimfahrt war durch eine Panne eine halbe Nacht der Gemeinsamkeit geworden. Und danach war alles anders. Sie gingen zusammen zu Marcuse und Dutschke, zu Deep Purple und José Feliciano, schmusten im Kino und im Schwimmbad und machten Pläne für 2 Wochen in Barcelona, einen kurzen Sommer der Anarchie. Dann schliefen sie miteinander. Und mittendrin riss sie sich los von ihm, stand auf, griff ihre Kleider und rannte aus dem Zimmer. Wochenlang versuchte er, sie zu stellen und mit ihr zu reden. Sie war für ihn nicht erreichbar. Ja, es war viel passiert in dem Sommer damals, aber nur eines, das ihn nach mehr als 30 Jahren noch fragen lassen konnte, das sah sie nicht selbst. Also gut. Warum bist du, als wir uns liebten, plötzlich aufgesprungen und weggelaufen? Christiane schloss die Augen. Wie gerne würde sie ihm eine Lüge präsentieren. Auch eine, die sie in schlechtes Licht setzte, auch eine, die ihr peinlich wäre, aber ihr fiel keine ein. Also musste sie die Wahrheit sagen, obwohl sie wusste, dass er sie nicht verstehen würde. Er würde nichts verstehen. Es war bei uns zu Hause, erinnerst du dich? In meinem Zimmer, meinem Bett. Ich dachte, Jörg sei übers Wochenende weg, aber er kam am Samstag nach Hause und kam in mein Zimmer und stand in der Tür. Du bekamst es nicht mit. Aber ich sah ihn und sah sein Gesicht, als er begriff und einen Schritt zurückging und die Tür wieder zumachte. Hanna wartete eine Weile. Und? Und? Ich wusste, dass du nichts verstehen würdest. Ich kann dir auch nicht damit helfen, dass Jörg und ich... Eine Zeit lang provozierte er gerne mit dem dummen Spruch, und nun, mein liebes Schwesterchen, wie wär's mit einem Inzesterchen? Aber da war nie was. Trotzdem habe ich ihn verraten, als ich mit dir... Christiane öffnete die Augen und sah Hanna forschend an. Du verstehst nichts. Stimmt's? Dass es für mich nur ihn gab, wie es für die Mutter nur den Sohn gibt. Gut, es gibt für die Mutter noch den Mann, aber nicht so wie den Sohn. Der Mann ist von gestern, der Sohn ist von heute. Dass es für mich nur ihn gab, hielt ihn in der Welt. Und als ich ihn an dich verriet, fiel er aus der Welt. Und ich bin gerannt, aber habe ihn nicht mehr aufgefangen, es war zu spät. Ich habe, was ich angerichtet habe, nicht wieder gut machen können. Hanna sah sie an, sah die Traurigkeit in ihrem Gesicht, weil er sie nicht verstand, sah die Hoffnung, dass er sie vielleicht doch noch verstünde. Er sah die Erschöpfung der Vergeblichkeit. Sie hatte für ihren Bruder Opfer um Opfer gebracht und nichts bewirkt, nichts verhindert, nichts befördert. Er sah den Eigensinn, mit dem sie meinte, sie könne ihn auffangen, heute noch, und mit dem sie rannte und rannte, um im rechten Moment zur Stelle zu sein. Hast du seinetwegen... Du hast doch Beziehungen mit Männern gehabt, oder? Warst du verheiratet? Bist du geschieden? Sie schüttelte den Kopf. Ich habe immer die jungen Kollegen angezogen, im Krankenhaus oder auch auf Kongressen, und nach einer Weile haben sie gemerkt, dass ich ihnen nicht sein kann, was sie suchen, und ich will's auch nicht. Dann habe ich sie manchmal wegschicken müssen, weil sie zu schwach waren zu gehen. Weißt du, die Jungen, die ich anziehe, sind oft die Weichen und Schwachen, und manchmal sind sie einfach weggedriftet. Ein paar habe ich Jahre später mit ihren jungen Frauen getroffen. Eine Krankenschwester hat sie sich geschnappt oder eine MTA, und sie waren ein bisschen verlegen und haben mir Bilder ihrer Kinder gezeigt. Christiane lächelte Hanna entschuldigend an. Du darfst nicht denken, dass es damals nicht schön gewesen wäre mit dir und ich dich nicht gemocht hätte. Aber es war nicht das Wichtigste. Es war nie das Wichtigste. Es gab keinen anderen, den ich mehr gemocht hätte als dich. Außer Jörg, dachte Hanna. Und das, was sie ihm zum Trost sagte, ihn nur traurig machte. Hätte sie wenigstens einen anderen richtig geliebt. Aber er sagte nichts und nickte nur. Sie beugte sich zu ihm, küsste ihn auf den Mund und stand auf. Schlaf gut. Warum hat Jörg gesagt, es sei mutig, von mir zu kommen? Das hat er gesagt? Ja. Sie stand neben dem Bett und sah ihn nachdenklich an. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er es zu allen gesagt, vielleicht wollte er einfach etwas Freundliches sagen. Mach dir keine Gedanken. Aber sie musste sich Gedanken machen. Sie war sicher, dass Jörg es nicht zu allen gesagt und nicht freundlich gemeint hatte. Es steckte eine Herausforderung in seinen Worten, eine Drohung, als ob der nächste Tag nicht schon heikel genug würde. Sie lehnte sich im Flur an die Wand. Sie hätte im Stehen schlafen können, so müde war sie. Das Gespräch mit Hanna hatte sie mehr angestrengt, als sie erwartet hatte. Dass es einen so viel Kraft kosten kann, nicht verstanden zu werden. Aber sie hatte keine Wahl gehabt. Sie hatte sagen müssen, was sie gesagt hatte. Und jetzt musste sie mit Jörg reden.